Konzentriere dich auf das Auge auf dem Pendel. Jedes Mal, wenn es schwingt, tun wir so, als würde ein Stück Darm entwirrt. Stück für Stück. Tun wir so, als ob das Stück Darm Zeit wäre, die wir entwirren. Minute für Minute, Sekunde für Sekunde. Und zwar rückläufig. Zeit vergeht, sie verfliegt. Wir gehen zurück durch dein Leben. Zurück zum Tag deiner Geburt. Zurück zu der Zeit vor diesem Körper. Ich spreche jetzt nicht mehr mit Miles. Ich spreche mit der Person, die von seinem Körper Besitz ergriffen hat. Sag mir, ob du meine Stimme hören kannst. Ah! Peter! Hättest du wieder deine Stimme gegeben? Ich bin deine Mutter! Nachdem er ihr Gesicht zerschnitten hat, sieht es aus, als habe er versucht, die Haut wegzuziehen. Als wollte er eine Maske abnehmen.